Hören 2. Grüß dich, Anja. Wie geht's? Hallo, Ralf. Ja, gut. Aber im Moment habe ich ziemlich viel Stress. Ich weiß gar nicht, wie ich das mit meiner Arbeit alles schaffen soll. Und ich dachte, da wäre noch Zeit bis zum Abgabetermin. Das Projekt läuft doch noch bis Ende Dezember, oder? Ja, das stimmt schon. Trotzdem wächst mir im Moment alles über den Kopf. Wie wäre es, wenn du einfach mal Urlaub machst? Ich weiß nicht. Ich war doch erst im Winter weg, aber die Arbeit wird ja nicht weniger. Dann nimm doch zumindest ein paar freie Tage. An deiner Stelle würde ich wirklich mal eine Pause machen, sonst wirst du noch krank.